Toto und Diddy sind best friends forever. Okay, okay, das wissen Sie, ist nicht Holgi Kostbar. Ja, sicher, okay, das ist cool. Ich rufe Sie morgen, also so am Sonntag um 3 Uhr in der Nacht, Holgi Kostbar in der S-Bahn an, okay? Das geht doch gut, oder? Wie wäre es denn? Wir kommen so an in Berlin bei Ihnen, wir sind zu Holgi Kostbar von der Fahrt nach Holgi Kostbar von der S-Bahn-Fahrt. Ja, nee, aber Sie können schon sagen, wo Sie auf die Holgi Kostbar sind, oder? Wenn Sie nicht die Bullen Holgi Kostbar... In den Arsch treten wollen Sie uns. Ich bin vollgekotzt. Okay? Okay, hauen Sie rein noch. Ja. Okay, ciao, tschüss. Viel Spaß beim Saufen. Toto, du bist ein Scheißkopf. Ich bin vollgekotzt.